zu mein Engel, du ganz allein. Du sollst mein Engel für immer sein. Ich schenk dir tausend Rosen, weil ich dich so mag. Denn ich lieb dich mehr mit jedem Tag. Du bist mein Engel, du ganz allein. Du sollst mein Engel für immer sein. Ja, du sollst mein Engel für immer sein. Ich denk immer nur an dich, jeden Tag, denn du sollst immer bei mir sein, jede Nacht. In meinem Traum seh ich dein Bild, du lachst mich an. Dann nehm ich dich in meinem Arm und ich sage dann, du bist mein Engel, du ganz allein. Du sollst mein Engel für immer sein. Ich schenk dir tausend Rosen, weil ich dich so mag. Denn ich lieb dich mehr mit jedem Tag. Du bist mein Engel, du ganz allein. Du sollst mein Engel für immer sein. Ja, du sollst mein Engel für immer sein. Du bist mein Engel, du ganz allein. Du sollst mein Engel für immer sein. Ja, du sollst mein Engel für immer sein.